Ihr Müsli-Fresser, sehe ich euer Getue und höre ich euer Gesäuer, dann wird mir richtig übel, ihr geht mir tierisch auf die Eier. Ihr habt lange studiert, doch wisst ihr nicht viel, zum Beispiel nicht, dass man auch mal seine Ruhe haben will. Immer Trendy und Hip, nein, wie seid ihr gescheit? Doch es naht der Tag, an dem ihr es Beifall.